Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Hallo, mein Name ist Tobias Stephan, alias Xtratobi. Und ich unterhalte mich jetzt für das Krähennest mit Klaus Hammer, um den Stand des Arbeitskreises Bildungspolitik NRW zu erfahren. Einen wunderschönen guten Abend, Klaus Hammer. Ich sitze jetzt zusammen mit Klaus Hammer, der sich gleich vorstellt, weil Klaus uns ein wenig über die Arbeit des Arbeitskreises Bildungspolitik Nordrhein-Westfalen berichtet wird. Bitte, Klaus. Ja, hallo Tobias. Schönen guten Abend. Ja, wir wollten uns ein bisschen unterhalten, wie es in den AKs so läuft, speziell jetzt bei uns im Arbeitskreis Bildung. Wir kommen so langsam wieder auf eine gerade Spur. Es war dann doch schon vor der Wahl etwas hektisch. Und wir hatten zwar schon ein super Programm für 2010, aber da gab es natürlich noch den ein oder anderen Feinschliff bis zum Programmparteitag und dann die eigentliche Wahlperiode, da haben wir ja auch alle quasi die Füße nicht an die Erde bekommen. Aber das ging, glaube ich, jedem Piraten in NRW so. Mal eben eine Zwischenfrage. Das Bildungsprogramm ist so das dickste eigentlich, ne? Ja, ich glaube schon. Also es ist, glaube ich, so ziemlich das umfangreichste, ja. Ich habe es vertont, also, aber ich habe mir die Zeilenzahlen nicht gemerkt. Ja, ja. Also das ist schon recht umfangreich, was wir da drin stehen haben. Es ist aber auch genau ziemlich bürokratisch, weil man natürlich in so einem Wahlprogramm versucht in Metaphern, in irgendwie formuliert reinzuschreiben, was man sich so vorstellt. Und das ist so mit einer der Aufgaben, die wir uns so für die nächste Zeit vorgenommen haben. Wir wollen die einzelnen Punkte aus dem Bildungsprogramm, aus dem, was wir bereits ausgearbeitet haben, für Menschen fassbare Form bringen. Also wir wollen auf eine Dokumentationsform hin, dass wir Einzelbereiche so auf einer Doppelseite DIN A4 erklären. Beispiel das Thema Zertifikatsystem. Da ist nicht jedem klar, was wir damit genau meinen und wie das funktionieren soll und wie funktioniert das jetzt im Bereich Ausbildung und wie wird das später funktionieren und so weiter. Und da wollen wir jetzt halt hingehen und auf so einer Doppelseite DIN A4 eine Kurzerklärung bereitstellen, wo man dann wenn man die durch hat, sagen kann, okay, jetzt weiß ich, was Sie damit meinen mit Zertifikatsystem, was da im Programm steht. Und das wollen wir natürlich auch weiter für das Thema fließende Schullaufbahn. Was soll das Ganze für den Bereich der Erwachsenenbildung, für die Bereiche eben dieser Freien Bürgeruniversität und so weiter. Also Schritt für Schritt hinzugehen und das gesamte Programm im Grunde genommen so in einzelne Stücke zerteilen und so ein Erklärbär zu machen, so ein FAQ, so ein How-To in kurzer Form. Und das soll dann auch nicht nur eben in Papierform, also PDF-Dokument-Form erstellt werden, sondern eventuell eben auch in Form von so einem Gespräch, von einem Podcast, vielleicht auch von einem Video, wo man dann bestimmte Dinge erklären kann. Wir stellen uns da sowas vor, wie diese Sachen hier, du bist Terrorist, kennt eigentlich jeder so die Videos, sowas in der Richtung, dass man dann im Grunde genommen zeigen kann, so und so stellen wir uns das vor, so ist das bisher, so und so soll das zukünftig laufen und dann kann man, glaube ich, die Themen auch viel besser vermitteln, wenn wir zeigen können, so, was stellen wir uns da genau drunter vor? Wir machen ja beide auch zusammen den NRW-Podcast, deswegen, ich spiele zwar heute so ein bisschen die Moderatorenrolle, aber deswegen sollte das ja eigentlich zu machen sein. Also das macht ja sicherlich auch Spaß, sowas zusammenzubauen. Genau. Habt ihr denn im Arbeitskreis Bildung, ich stelle das jetzt mal als provokante Frage, mal darüber nachgedacht, dass die Leute, die wirklich was davon verstehen und ich behaupte, ihr versteht was von dem, was ihr da erarbeitet habt, ja jetzt über die Jahre hinweg, 2010 habt ihr angefangen damit, habt ihr mal darüber nachgedacht, vielleicht bei der Verschachtelung von Sätzen auf ein paar Nebensätze zu verzichten und hin und wieder öfter einen Punkt zu setzen und so Dinge wie Inklusion so zu erklären. Ja, genau, das ist genau einer der Punkte, die eben in diese einseitigen Dokus rein soll. Ich weiß, wie das ist, wenn man in einem Thema drinsteckt. Ich weiß ja. Das selber. Und gerade wenn man sich Gedanken macht, dann neigt man ja dazu, es doch sehr zusammenzufassen und komprimiert ausdrücken zu wollen. Aber dann ist es kein Menschensprech mehr. Genau, das muss dann alles in einen Satz rein. Und man wundert sich dann, Mensch, die Taste mit dem Punkt drauf, die ist auf der Tastatur, die ist ja ganz staubig. Woher kommt das? Dafür ist die Komma-Taste so fast abgenutzt. Aber um und, das, ja. Ja, also klar, das Ganze muss in natürlich viel einfachere Sätze kommen. Und wir wollen ja eben mit diesen Dingern auch wirklich hingehen, einmal das den anderen Piraten natürlich zu erklären, aber auch, dass man im Grunde genommen sowas dann auch für einen Stammtisch, für Infostände und so weiter auch mitnehmen kann und sagen kann, wenn da jemand eine Frage hat, Moment, ich bin zwar nicht in dem Thema, aber plupp, hier ist diese DIN A4-Seite und da steht drin erklärt, wie das Ganze funktionieren soll. Die Melanie hat ja, mit der habe ich ja das Gespräch gestern oder vorgestern geführt, ist ja auch schon veröffentlicht, vom AK Wirtschaft und Finanzen. Ja. Die haben ja gesagt, dass sie Battlecards entwerfen wollen. Ja. Wäre das für euch auch was? Battlecards sind natürlich wieder in sehr kurzer Form. Da geht es dann eher darum, das Thema, ja, aber bopp, zwei Sätze, fertig. Jetzt lässt sich natürlich das, was dahinter steht. Also eine Battlecard wäre jetzt, seid ihr für die Beibehaltung des Notensystems? Da würde dann draufstehen, nein, wir wollen Noten abschaffen, wir wollen auf Zertifikate setzen. Das erklärt aber immer noch nicht, wie das funktionieren soll. Mhm. Ich kann auf so einer Battlecard nicht erklären, wie das funktionieren soll, dass ich mit so Zertifikaten sogar noch viel besser bewerten kann nachher, was jemand geleistet hat und welche Fähigkeiten er erworben hat, als mit Noten. Deswegen sind das, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, die man durchaus auch parallel machen sollte und die auch durchaus in anderen AKs stattfinden müssen. Also ich finde, dass diese Sache mit diesen Einseiten-Dokus, aber auch die Battlecards, die müssten im Grunde genommen von allen Arbeitskreisen, die an politischen Themen arbeiten, erstellt werden und dann eben gesammelt zur Verfügung gestellt werden, damit eben die Kommunikation besser laufen soll. Dann mache ich doch an der Stelle mal einen Vorschlag und das gilt natürlich dann für alle anderen Arbeitskreise auch. Es gibt ja innerhalb eines Arbeitskreises immer Ideen, die sind vollkommen klar und jeder weiß, was damit gemeint ist und kann es auch dann verargumentieren. Wenn ich jetzt als Beispiel mal den fahrscheinlosen ÖPNV nehme, da gibt es eine ganze Menge Argumente, die man kennen muss, weil das ja erstmal nur nach Geldkosten und Hanebüchen klingt und erst bei mehrfachem Nachfragen und wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann kann ich erstmal nachvollziehen, was die Piraten da eigentlich wollen. Sowas wird es im Wirtschaftsbereich, gibt es das in der Bildungspolitik und in allen anderen Themen gibt es das auch. Es wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, wenn man sich gerade aus dem Wahlprogramm einzelne Themen rausgreift, die vielleicht erklärungsbedürftig sind, um die zu vertonen. Denn ich würde sowas auch gerne selber hören als Podcast, weil es mir schwerfällt, mir alles aus dem Wahlprogramm tatsächlich anzueignen. Ja, also das ist tatsächlich auch mit einer der Ideen, die ich in letzter Zeit mal so ausgebrütet habe, eben sowas wirklich für dann aber wirklich alle AKs zu machen. Dann müsste wirklich jeder hingehen und auch nicht nur die wirklich extrem erklärungsbedürftig sind, sondern auch wirklich alle Punkte, die wir ausgearbeitet haben, immer so in eine Form bringen, dass man sie jemanden, der in dem Thema nicht drinsteckt, an die Hand geben kann und sagen kann, so guck mal, da ist unsere Position dazu und zwar aus den und den Gründen. Weil wir dann natürlich gegenüber den Bürgern, aber auch gegenüber den anderen Piraten zeigen können, was wir uns da letztendlich für Gedanken zugemacht haben. Also ich würde mich gerne als Fragensteller für den AK Bildung zur Verfügung stellen, weil das einfach nicht mein Fachgebiet ist. Und weil ich dann, ich zeichne mich jetzt durch Unwissenheit aus, ich übertreibe es jetzt gleich ein bisschen, aber ich glaube, dass ich da anders Fragen stellen kann, als ich das im wirtschaftspolitischen Bereich machen würde. Da würde ich gewisse Fragen einfach gar nicht stellen und es ist einfach dann schwierig, sich in eine Lage von jemandem zu versetzen, der sich damit noch gar nicht wirklich eingehend beschäftigt hat. Meine Schulzeit ist 20 Jahre her. Das ist alles sehr weit weg und heute ist sicherlich einiges anders. Von daher wäre das also so als Vorschlag, wenn man da ein Gespräch drüber führt, so wie wir das jetzt auch machen und das Wort Inklusion fällt und dann sage ich, Klaus, ich habe doch gar keine Ahnung, was Inklusion ist, erklär mir das doch mal. Ich glaube, dann kommt das auch tatsächlich ganz flüssig. Und wenn man das komprimiert auf die Themen, auf einzelne Themen, weil gerade euer Wahlprogramm ist ja nun mal, 37 Gigabyte oder so. Ja, also das ist letztendlich... Wir haben neulich hier in Gelsenkirchen eine tolle Aktion gehabt und zwar war der Oliver da, der hat hier das bedingungslose Grundeinkommen erklärt und da gibt es auch Videoaufzeichnungen von und das ist letztendlich wirklich gut angekommen, weil er natürlich auch da eine tolle Präsentation gemacht hat und so weiter und da sieht man eben dran, da waren auch ganz viele Bürger da, die eben den Piraten eigentlich eher nicht nahestehen oder jetzt involviert sind. Und die haben sich da jetzt informiert und man kann sehen, dass das Interesse da ist, wenn wir die Sachen auch an die Bürger heranbringen. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz viel erreichen, indem wir nämlich erklären und nicht den Leuten sagen, ja, das ist jetzt halt so und das müsst ihr jetzt hinnehmen. Ich sag mal, da können wir auch viel mehr unsere Themen auch transportieren und schaffen einen riesigen Vorteil auch gegenüber dieser dieser Politik über die Köpfe der Bürger hinweg. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Ja. Okay, Klaus, wenn dir nicht noch was Dringendes einfällt, würde ich sagen, haben wir jetzt einen ganz guten Überblick geschaffen über die Arbeit des des AK Bildung. Siehst du das so? Ja, ich würde höchstens noch sagen, wir haben du bist mir auch Moderator, du legst das mit fest, bitteschön. Ja, also wir haben noch jetzt einige neue Mitwirkende im AK-Bildung dazu bekommen, da bin ich recht froh drum. Und weil wir haben ja einen sehr starken Aderlass hinter uns, weil natürlich ein gewisser Teil der jetzigen Abgeordneten früher Mitglieder im AK-Bildung waren und jetzt natürlich für die intensive Arbeit erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir haben letztendlich jetzt auch die Themen so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, wir haben den Bereich frühkindliche Bildung, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und Hochbegabtenförderung aufgeteilt und haben quasi Leute, die sich um diese Themen speziell kümmern, weil einfach das Themengebiet so breit geworden ist, dass man da nicht komplett drüber schauen kann. Und haben dann am letzten Freitag gab es noch einen Besuch bei der Laborschule Bielefeld und da gab es schon ein erstes kurzes Feedback, einen kurzen Blog-Eintrag dazu, wie das da so gewesen ist. Es ist halt schön, dass da schon sehr viel von dem umgesetzt wird, was wir im Wahlprogramm drinstehen haben. Die machen das schon recht lange, ziemlich erfolgreich. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal in nächster Zeit vielleicht einen Podcast zu machen, um so die Erlebnisse und das, was da so in Bielefeld gelaufen ist, mal so darzustellen. Ja, mach das mal. Ja. Ja, das war's dann von meiner Seite erstmal. Ja, wunderbar. Ja, also zumindest war das, glaube ich, jetzt der längste AK-Podcast, den wir bisher hatten. Okay. Ist mein Problem, gebe ich zu. Ne, das sollte kein Vorwurf sein. Ganz im Gegenteil, ich finde das ja eigentlich positiv. Der Vorteil am Podcast ist, dass ja jeder weiterspulen, abstellen, abdrehen oder sonst was damit machen kann, wenn wir es denn in der Länge übertreiben. Genau. Ziel erreicht, wir wissen, dass der AK Bildung treibt. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Klaus. Danke, Tobias, dir auch. Ciao. Bis dann, tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.